Schlussbetrachtung. Ideologie, Wirklichkeit und gesellschaftliche Zukunft. Es ist grundsätzlich sehr anregend zu beobachten, wie Ströme von Meinungsbildung entstehen, sich formieren, für einige Zeit verfestigen und dann auch wieder verschwinden. Auch fasziniert es zu sehen, wie sich Epochen relativer Dumpfheit abwechseln mit Zeiten, in denen Wissenschaft und Künste zu explodieren und die Genies aller Orten aus dem Boden zu sprießen scheinen. Für die meisten Menschen ist das gewöhnlich ohne Bedeutung. Sie werden in eine bestimmte Kultur geboren, die sie nicht hinterfragen, finden dort ihre Rolle und ihre Aufgaben, vielleicht auch ein wenig Lebensglück und verlassen diese Erde wieder. Wer die Gesellschaft und ihre Bewegungen betrachtet, tut dies aus Neugier. Es ist unterhaltsam zu beobachten oder historisch nachzuvollziehen, wie sich eines aus dem anderen ergibt. Schön ist es, wenn man davon einiges erklären und Kausalitäten finden kann, und noch schöner, wenn Entwicklungen scheinbar einen Sinn ergeben. Dann ist man vielleicht einem historischen Entwicklungsgesetz auf der Spur. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Sinn. Und dies umso mehr, als er ja vom Tode weiß. Also erfand er die Religion, beziehungsweise die religiösen Offenbarungen fanden ihn. Mit dem Fortschritt der Naturwissenschaften musste die Religion im Abendland ins Abstrakte ausweichen. Damit verlor sie für viele ihren Sinn. Die Sinnsuche nahm nicht mehr das Jenseits oder Gott, sondern die menschliche Gesellschaft in den Blick. Das trieb seit dem späten 17. Jahrhundert die Philosophie und die unterschiedlichsten Gesellschaftstheorien an. Der neue Sinn war die Verbesserung der Gesellschaft. Er diente für viele Sinnsucher als Religionsersatz. Gleichzeitig mit dem Kapitalismus entstanden so die sozialistischen Ideen. Sie waren die neue Religion. Aber sie scheiterten spektakulär und kosteten auf dem Weg zu ihrem Scheitern meist sehr viel Blut. Eine Idee ließen sie zurück: Gerechtigkeit durch Gleichheit. Gemeint war eher die Gleichheit der Ergebnisse und nicht die Gleichheit der Chancen. Aber wer das Gute wollte, zog es häufig vor, nicht so scharf zu denken. Viele Ideen haben einen guten Kern, aber sie gelten halt nicht überall und bei ganz unterschiedlichen Gegenständen. Überzieht man sie, dann können sie verderblich sein. Man denke nur an den Shareholder Value der New Economy. Das gilt auch für die Idee der Gleichheit. Ein marodierendes Gleichheitsbedürfnis wirkt bei der Betrachtung der Gesellschaft und ihrer Wirklichkeit wie eine Zerrbrille. Es bewirkt eine Moralisierung von Fragestellungen und eine Beschränkung von zulässigen Antworten, die leicht das Hirn vernebelt. Wer sich auf Gleichheit fixiert, sperrt sich zudem gegen wichtige Erkenntnisquellen. Jeder Antrieb in der physischen Wirklichkeit und in der Gesellschaft ergibt sich nämlich aus dem Spannungsfeld von Differenzen. Der Verbrennungsmotor funktioniert nur aus dem Verhältnis von Überdruck und Unterdruck, und demselben Prinzip folgt die Entstehung eines jeden Lufthauchs. Das Lebensprinzip und das Gesetz der natürlichen Evolution bestehen immer darin, dass das aus Ungleichheit sich ergebende Gefälle in irgendeiner Weise genutzt wird. Darum veränderten die Darwinschen Finken so schnell ihre Schnabelform. Und darum revolutionierte in nur 2 Jahren das Smartphone den Handymarkt. Nach dem Scheitern der unterschiedlichsten Gesellschaftsutopien blieb die Gleichheitsidee als ihr kollektives Waisenkind in der Welt. Sie prägte die katholische Soziallehre, den Feminismus, die Bewegung der Schwulen und Lesben, die Theologie, Philosophie und Soziologie-Lehrstühle und sowieso alle heimatlos gewordenen Sozialisten, Marxisten und ihre geistigen Erben. Und natürlich war und ist sie an zentraler Stelle in den Köpfen unserer mehrheitlich links, grün und sozial eingestellten Medienvertreter. Mein Buch »Deutschland schafft sich ab« handelte von dem Gegenteil von Gleichheit, nämlich von Unterschieden und ihren Wirkungen. Es war gerade deshalb eine ungeheure Beleidigung der Gleichheitsidee, weil es in einem überschaubaren Bezugsrahmen bei transparenten Annahmen mit simpler Dreisatzlogik argumentierte. Das Gleichheitsimperium schlug zurück. Und darauf war ich nicht vorbereitet, denn über die Gleichheitsfrage hatte ich mir im Zusammenhang mit den von mir behandelten Fragen gar keine Gedanken gemacht. Das holte ich dann nach. Und bei der Frage, Wie die Dominanz der Gleichheitsideologie überhaupt entstehen konnte, kam ich auf die Mechanismen von Meinungsbildung und die Rahmenbedingungen von Meinungsfreiheit. Daraus entstand der Bogen dieses Buches. Es beginnt mit einer grundsätzlichen Betrachtung der Bestimmungsgründe und Grenzen von Meinungsfreiheit und analysiert sodann meine konkreten Erlebnisse mit Meinungsherrschaft. In der Folge führt es von der Frage, in welchen sozialen Mechanismen Meinung entsteht und was das für die Meinungsfreiheit bedeutet, zum Thema der Sprache, zur Geschichte des Tugendterrors und schließlich zur Axiomatik der spezifischen Form des Tugendterrors, unter der wir heute leiden, nämlich dem Gleichheitswahn. Bei diesem letzten und längsten Teil des Buches habe ich es mir nicht leicht gemacht. Ich wollte nicht einfach über etwas schimpfen, was mir nicht gefällt. Ich bin ein Diskussionsveteran. In meiner Schulzeit war ich in einer recht links eingestellten Pfadfindergruppe. Bereits als ich 12 oder 13 Jahre alt war, unterwies uns unser Sippenführer zum Unterschied von Histomat und Diamat und erklärte uns, weshalb eine Marktwirtschaft nicht funktionieren könne. Mir allein fiel die Rolle zu, gleichzeitig NATO und Kapitalismus zu verteidigen, denn alle anderen waren links. Später dann studierte mein Sippenführer Theologie und wurde evangelischer Pastor. Das war für mich aber nur der Beginn einer lebenslang währenden Diskussion mit überzeugten Wahrheitssuchern über die ganze Kette linker Themen. Deshalb kam ich im rot-grünen Berliner Senat auch mit den Vertretern der PDS so gut aus. Ich wusste, wie sie dachten, war immer dagegen und konnte es doch stets nachvollziehen. Die 14 Axiome des Gleichheitswahns habe ich zunächst immer aus einer Proposition heraus formuliert, und zwar so klar und so scharf, wie es ein Befürworter nur tun könnte. Dem habe ich die Kontraposition gegenübergestellt. Urteilen sollen dann Leser und Hörer und für sich entscheiden, welche Position sie jeweils mehr überzeugt. Natürlich hängen die 14 Axiome miteinander zusammen. Es ist ein bisschen wie bei Amazon. Wer X liest, interessiert sich auch für Y. Es hätten auch einige Axiome mehr oder weniger sein können. Ich habe aber so ein relativ geschlossenes Weltbild abgedeckt. Mindestens Claudia Roth müsste eigentlich begeistert sein. Die 14 Grundannahmen habe ich deshalb Axiome genannt, weil hinter ihnen eine Werthaltung oder auch Ideologie steht, deren Kern rational nicht hinterfragbar ist. Dabei handelt es sich um die Norm der Gleichheit. Am allerwenigsten ist hier die Chancengleichheit gemeint. Es geht nämlich nicht um gleiche Chancen für unterschiedliche Menschen. Es geht um die tatsächliche Gleichheit der Menschen. Ungleiches wird verneint, heruntergespielt oder ins Bedeutungslose verschoben. Für alles Ungleiche sind entweder Ungerechtigkeiten oder äußere Umstände ursächlich, die niemand zu verantworten hat. Soweit Wettbewerb zu Ungleichheit führt, ist er illegitim. Jedes äußere Anzeichen von Ungleichheit soll vermieden werden. Darum sollen an den Schulen auch sitzen bleiben und Noten beseitigt werden, und an den Hochschulen macht sich mindestens in den Kulturwissenschaften die Einheitsnote 1 breit. Viele Forderungen, die sich aus dem Gleichheitswahn ergeben, erscheinen zunächst schlüssig, so lange, bis man ihre Konsequenzen durchdenkt. Im Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg gab es für jüdische Studenten Aufnahmequoten an den Universitäten und für jüdische Absolventen Anstellungsquoten in den Behörden und Unternehmen. Man wollte auf diese Art mehr Gleichheit für die Ungarn bewirken, weil die Juden die höchsten Studierquoten sowie die besten Abschlüsse hatten und die akademischen Berufe so dominierten. Dies schien damals vielen im Sinne tatsächlicher Gleichheit schlüssig. Kaum einer wird heute noch bestreiten wollen, dass das ein falsches Gleichheitsdenken war. Der Gleichheitswahn ist zu einer dominierenden Strömung in unserer Gesellschaft und insbesondere in den Medien geworden. Er ist nicht die einzige Strömung. Gleichgeschaltet sind wir noch nicht. Aber der Gleichheitswahn greift offenbar so unaufhaltsam um sich wie im späten Römischen Reich das Christentum. Weil dieser Gleichheitswahn in seiner unduldsamen Axiomatik eine quasi religiöse Färbung annimmt, streift und überschreitet er häufig die Grenze zum Tugendterror. Der Gleichheitswahn ist eine Religion. Wie alle Religionen leistet er keinen Beitrag zur Erklärung der Wirklichkeit. Und wie alle Religionen wird er gefährlich, wenn religiöse Wahrheiten gegen die beobachtbare Wirklichkeit und ihre widerborstigen Zusammenhänge in Stellung gebracht werden. Getrieben wird der Gleichheitswahn vom utopischen Überschuss einer Medienklasse, die zu großen Teilen eine komplexe Wirklichkeit, die sie kaum kennt und nur in Bruchstücken versteht, einseitig unter der Brille einer bestimmten moralischen Sicht betrachtet. In der menschlichen Geschichte waren jene immer schon die Schlimmsten, die aus einem Teilverständnis der Wirklichkeit unhaltbare Theorien fütterten und daraus Erkenntnisse zogen, nach denen sie die Welt umgestalten wollten. Ich wünsche mir mehr Leidenschaft für die Wirklichkeit und ihre spröden Kausalitäten. Der moralische Impuls muss sich auf die Bekämpfung des Bösen richten und weniger darauf, die Menschen beim Gutsein zu bevormunden. Dazu muss man sie so nehmen, wie sie sind, als mit gleichen Rechten, aber mit ungleichen Antrieben und Eigenschaften Geborene, deren Streben nach Glück sie auf ungleiche Wege führen kann. Staat und Gesellschaft leisten viel, wenn sie möglichst vielen Menschen diesen Weg erleichtern.